So wie wir jetzt leben, geht es nicht mehr weiter. Wir brauchen eine ganz neue Art, an das Leben ranzugehen. Ich habe den Eindruck, dass das momentan sehr viele spüren, gerade die Jüngeren und du vielleicht auch. Und die Punkte, wo wir merken, hey, so kann das Leben nicht funktionieren, so kann es nicht weitergehen, diese Punkte mögen ganz unterschiedlich sein. Ich versuche mal etwas das Spektrum anzudeuten. Ein Beispiel. Viele in meiner Generation mit kleinen Kindern, da erlebe ich ganz oft, dass mir Menschen sagen, so kann es nicht funktionieren. Zwei Partner, die beide voll berufstätig sind und sich nebenbei noch ganz empathisch um ihre Kinder kümmern sollen. Und dann sitzt man zu Hause im Homeoffice, weil die Kita wieder Notbetreuung hat und geschlossen ist und die Kinder schreien um einen herum und man versucht irgendwie zu arbeiten und eigentlich müsste man noch mehr arbeiten, was die Politik sagt. Und abends sackt man völlig erschöpft auf dem Sofa zusammen und ist nur noch beim Smartphone am Doomscrolling. Und irgendwann kommt der Gedanke, das ist doch kein Konzept von Leben, oder? Ganz anderes Beispiel. Viele aus der jungen Generation, Generation Z, sagen, wir leben über unsere Verhältnisse. Wenn wir so mit dieser Erde umgehen, alles verbrennen und verballern, ey, das kann auf die Dauer nicht funktionieren. Wir brauchen eine neue Art zu leben. Wiederum andererseits kenne ich so manche Menschen Anfang 20, die mir im Gespräch sagen, so wie meine Eltern ans Leben rangegangen sind, kann es auch nicht funktionieren. Meine Eltern haben immer gelebt, befreit von allen moralischen Konventionen, haben immer in jedem Moment ihre Lebensentscheidung danach getroffen, was sie gerade ausfüllt, was sie glücklich macht. Und es hat ins Chaos geführt. Und so kann es auch nicht funktionieren. Was aber, wenn es eine ganz andere Art zu leben gäbe? Ich weiß, die Beispiele jetzt, die sind schon sehr weit gestreut und manche resonieren mehr. Und manche weniger, aber alle haben das Grundgefühl gemeinsam, so kann es nicht weitergehen. Was ist, wenn es eine andere Art zu leben gäbe? Und das führt mich zur Hauptthese für diese Predigt und die wird euch bei einem Pastor nun wirklich nicht überraschen. Meine Hauptthese ist, bei Jesus lernst du eine andere Art, an das Leben heranzugehen. Ein wichtiger Aspekt des Christentums ist es, bei Jesus in die Schule zu gehen. Zu sagen, okay, ich bin ein Christ, ich bin ein Schüler, ich bin ein Lehrling von Jesus und will von ihm lernen, wie das Leben funktioniert. Und das ist nicht nur eine abstrakte Frage, sondern eine ganz persönliche Frage, eine persönliche Frage an dich. Wenn es so nicht funktioniert, wie es gerade läuft, ist es dann eine Option zu sagen, okay, ich will lernen zu leben von diesem Jesus. Ich will bei ihm in die Schule gehen. Ist das eine Option? Und meine Predigt habe ich in drei Punkte untergliedert. Erstens der Traum von einem neuen Leben, zweitens der Preis des neuen Lebens und drittens der Weg zum neuen Leben. Ich starte mit dem Traum von einem neuen Leben. Jesus war, neben vielem, was man über ihn sagen kann, er war auch ein Rabbi. Ein Rabbi hatte Jünger. Jünger, die bei Jesus in die Ausbildung gegangen sind und die von ihm gelernt haben, vieles über Gott, aber eben auch gelernt haben, wie das Leben funktioniert. Sie sind bei Jesus in die Schule gegangen. Und der Punkt ist nun, das war nicht nur eine Option für die Menschen, die da vor 2000 Jahren gelebt haben, für Johannes und Petrus und für Maria Magdalena. Das ist eine Option für mich und dich, bei Jesus in die Schule zu gehen. Einer der letzten Sätze, die Jesus gesagt hat, war, macht zu Jüngern alle Völker. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, bei diesem Jesus in die Schule zu gehen. Wir haben dafür in der Christenheit verschiedene Worte. Manche nennen es Jüngerschaft, andere nennen es Nachfolge. Mein Doktorvater Michael Herbst hat auch einen guten Begriff dafür geprägt. Er nennt es mündiges, lebendiges Christsein. Und das meint am Ende aber immer das Gleiche, von Jesus das Leben lernen. Und wenn ich bei Jesus in die Lebensschule gehe, was mache ich dann? Ich schaue mir an, wie Jesus gelebt hat. Ich gucke in die vier Evangelien hinein, wo seine Lebensgeschichte aufgeschrieben ist. Und ich sehe daran sehr konkret, was Jesus gesagt hat zu bestimmten Lebensfragen und wie er sich verhalten hat. Und ich kann dann von Jesus sehr konkret lernen, wie ich anders mit meinem Geld umgehen kann, wie ich anders mit meiner Sexualität umgehen kann oder wie ich zum Beispiel anders mit Konflikten umgehen kann. Um das nur mal an einem Beispiel konkret zu machen. Allein wenn ich sehe, wie anders Jesus mit Zeit umgegangen ist, als viele in meiner Generation das so machen. Also wir hetzen von einem Punkt zum nächsten und sind nie wirklich da. Und Jesus? Es ist ja nicht so, dass Jesus langweilig gewesen wäre, dass der nicht eine volle To-Do-Liste gehabt hätte. Aber Jesus ist im Augenblick präsent. Sie zerren an Jesus, sie wollen, dass er die nächste Gruppe von Menschen heilt. Jesus nimmt sich Zeit zum Beten, zieht sich zurück. Jesus soll sehr schnell an ein Krankenbett kommen, weil Lebensgefahr droht. Und was macht Jesus? Auf dem Weg begegnet er einer Frau, der es nicht gut geht. Sie drängeln Jesus, dass er schnell mitkommt. Jesus bleibt stehen, geht auf die Frau ein, nimmt sich Zeit für sie. Jesus ist nicht getrieben. Jesus lebt nach seinem eigenen Takt. Und damit will ich nur ganz an der Oberfläche andeuten, was für ein Potenzial darin liegt, von Jesus eine andere Art zu leben zu lernen. Und nun möchte ich euch einen Abschnitt aus der Bibel vorlesen, wo Jesus darüber redet, wo er drei Menschen ganz konkret in seine Lebensschule ruft. Ich lese es vor, es steht im Lukas-Evangelium Kapitel 9. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der aber sprach: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Drei kurze Episoden, die es echt in sich haben. Vor allem diese Aussage, vielleicht habt ihr sie noch im Ohr: Lasst die Toten ihre Toten begraben. Weil Jesus damit ja implizit sagt, viele Menschen leben ihr Leben, aber innerlich sind sie tot. Das ist im tieferen Sinne kein Leben, das sie führen. Vielleicht merkst du das selber oder es gab eine Phase in deinem Leben, wo du das gemerkt hast. Und dann sagt Jesus, das ist der Traum. Ein starkes Bild, was uns vor Augen steht, wo ich denke, wow, das wäre doch toll. Ich kann Jesus nachfolgen und wenn ich das tue, gehöre ich nicht mehr zu den Toten, die ihre Toten begraben, sondern ich finde bei Jesus ein neues Leben. Wie schön wäre das? Das ist der Traum, der uns leuchtend vor Augen steht, wenn wir überlegen, ob wir bei Jesus in die Schule gehen. Aber zweitens, dieses neue Leben hat einen Preis. Um im Bild zu bleiben, Bilder haben immer ihre Grenzen, aber egal. Die Lebensschule von Jesus hat Schulgebühren. Und ich muss mir sehr ernsthaft überlegen, bin ich bereit, den Preis dafür zu zahlen, bei Jesus das Leben neu zu lernen? Das ist eine ganz persönliche Frage an jeden von uns. Bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen? Schauen wir uns einmal die drei Gespräche der Reihe nach an. Der erste kommt zu Jesus mit einer unglaublichen Motivation. Ich sage es mit meinen Worten. Jesus, gerne will ich bei dir in die Schule gehen. Gerne will ich bei dir ein neues Leben lernen. Herr, ich folge dir nach, wo auch immer du hingehst. Und Jesus sagt nur: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Es ist, als ob Jesus sagt: Sag mal, weißt du eigentlich, worauf du dich einlässt, wenn du bei mir in die Lebensschule gehst? Wenn du mir nachfolgst, wirst du in dieser Welt keinen festen Platz mehr haben. Das ist der Preis. Mein Herz ist ab sofort bei Jesus zu Hause und nicht mehr hier. Und das meint übrigens keine Weltflucht. Ich ziehe mich nicht raus aus dem, wie diese Welt läuft. Im Gegenteil, wo es in dieser Welt schief läuft, gehe ich in die notwendigen Konflikte rein. Aber mein Ankerpunkt ist woanders. Der ist nicht mehr hier. Der ist bei Jesus. Und ich würde sogar sagen, das gibt mir eine ganz andere Stärke, weil mein Hebelpunkt woanders ist. Das Zweite: Jesus ruft einen Zweiten in die Nachfolge und der hat ein Anliegen, das wir doch, glaube ich, instinktiv sofort nachvollziehen können. Sein Vater ist gestorben. Und deswegen möchte er erst noch die Beerdigung machen und dann ist er bereit, Jesus nachzufolgen. Klingt sehr nachvollziehbar, sehr plausibel. Würden wir, glaube ich, alle sagen, mach das doch so. Jesus sagt es nicht. Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Und ich glaube, das, was wir daraus lernen können, ist nicht, dass Christen nicht zu Beerdigungen gehen dürften, sondern es ist eine Frage nach der Priorität. Wenn du von Jesus eine neue Art zu leben lernen möchtest, dann geht es nur, wenn du Jesus an die erste Stelle setzt. Platz 1 ist Jesus, noch vor der eigenen Familie. Denn wo dein Herz ist, da ist dein Gott. Der Dritte möchte nur noch einmal kurz schnell Abschied nehmen, aber Jesus sagt, wer die Hand an den Pflug legt, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Also wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Hast du noch im Ohr, als ich den Text gelesen habe, wie die drei reagieren? Ob sie bereit sind, den Preis zu zahlen und mit Jesus mitgehen oder nicht? Lukas erzählt das nicht. Weil die entscheidende Frage ist nicht, wie die drei damals reagiert haben. Die entscheidende Frage ist, wie du heute reagierst. Ob du bereit bist, den Preis zu zahlen. Die Frage ist, bist du geschickt für das Reich Gottes? Und das ist jetzt der Punkt, wo du vielleicht merkst, wenn du dich vielleicht ganz neu mit dem Christentum beschäftigst, wo du das merkst, was viele erfahrene Christen immer mal wieder spüren. Ich weiß nicht, ob ich diesen Preis bezahlen kann. Weiß ich gar nicht. Oder ob ich den bezahlen will in manchen Momenten. Oder ob der nicht zu hoch ist. Und dann sind wir jetzt hier, und das ist jetzt der entscheidende Knackpunkt. Das ist jetzt sowas wie eine Weggabelung, an der sich alles entscheidet. Weil alles, was ich bisher gesagt habe, über die Lebensschule von Jesus, das ist wunderbar. Und man kann wirklich ungemein viel von Jesus lernen. Aber strukturell ist das nicht anders als viele andere Philosophien, Ideologien, Religionen dieser Welt. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Und das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Und damit sind wir beim dritten Punkt, der Weg zum neuen Leben. Denn es geht in der Schule von Jesus nicht nur darum, sich von Jesus das Leben abzuschauen. Es geht vor allem darum, sich Jesus anzuschauen. Ich sage es mit einem Bild, sich Jesus zum Vorbild zu nehmen und sich an ihm zu orientieren, wie ich mit Zeit umgehe, wie ich mit Geld umgehe, das sind alles wichtige Nebenfächer. Aber die Schule macht nur Freude, wenn ich das Hauptfach nicht schwänze. Und in dem Hauptfach geht es nicht darum, dass wir lernen, wie wir unser Leben gestalten, was wir alles tun und lassen sollen. Im Hauptfach geht es darum, wer Jesus ist und was Jesus alles für uns getan hat. Und wenn ich dann anfange, oh, dieses Hauptfach, dass das mein Lieblingsfach wird und dass ich da anfange zu staunen über das, was Jesus alles für mich macht und alles für mich aufgibt, weil er mich unendlich liebt, dann bekommen die anderen Dinge ihren Platz, wo der Preis viel zu hoch zu sein scheint. Der Bibelabschnitt, den ich gelesen habe, der beginnt mit einem entscheidenden Halbsatz. Ich lese ihn nochmal. Und als sie auf dem Wege waren, das ist im Lukas-Evangelium eine ganz markante Formulierung. Lukas baut sein Evangelium besonders auf. Also vereinfacht gesagt, ist das Leben von Jesus, von dem die Evangelien berichten, hat zwei große Schwerpunkte. Da ist einmal Galiläa, wo Jesus so als Wanderprediger unterwegs war, und Jerusalem, wo Jesus am Kreuz für die Sünden der Welt stirbt. Und die Bibel erzählt von dem Weg, den Jesus unternimmt von Galiläa nach Jerusalem, um am Kreuz zu sterben. Und Lukas ist der Evangelist, der diesen Weg ganz besonders im Detail ausleuchtet. Also auf diesem Weg erzählt Jesus die berühmten Gleichnisse vom verlorenen Sohn und vom barmherzigen Samariter. Und dieser ganze Weg, auf dem Jesus ist, hat dieses Vorzeichen vom Kreuz. Dass Jesus vor Augen hat, dass er ans Kreuz gehen wird, um sein Leben zu geben für die Menschen. Wenige Verse vor dem Predigttext, Vers 51, steht das. Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass Jesus in den Himmel aufgenommen werden sollte, da wandte er das Angesicht, entschlossen, nach Jerusalem zu wandern. Das heißt, Jesus ist mit seinem Blick schon auf das Kreuz vor den Toren von Jerusalem fixiert. Und wenn er uns ruft, folge mir nach, dann ruft er uns nicht nur in die Lebensschule und von ihm zu lernen, wie wir anders mit Zeit und Geld umgehen. Alles wichtige Nebenfächer. Aber er ruft uns vor allen Dingen dazu, unseren Blick mit ihm gemeinsam schon auf dieses Kreuz zu fixieren, darauf auszurichten. Und was tut Jesus am Kreuz? Er trägt unsere Sünde fort, das, was zwischen uns und Gott steht, um uns nach Hause zu führen. Er bezahlt den Preis, den wir nicht bezahlen können. Wenige Verse vor dieser Geschichte, die ich gelesen habe, steht die sogenannte Verklärungsgeschichte. Und da redet von Jesus in Vers 31 von seinem Exodus, der sich in Jerusalem erfüllen sollte. Das ist eine ganz sperrige, aber auch total spannende Formulierung. Das ist nämlich das Evangelium, dass Jesus uns einen Tausch anbietet. Er unternimmt für uns einen Exodus. Das heißt, er verlässt für uns sein Zuhause und geht für uns in die Gottesferne. Er hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und er tut das, damit wir wieder bei Gott ein Zuhause finden. Und das ist Gnade. Und diese Gnade zeigt sich am Kreuz. Und das ist die Grundlage für alles, was es in der Schule von Jesus zu lernen gibt. Das ist im Grunde das Hauptfach, dass ich, was heißt es persönlich? Na, es heißt, dass ich einübe, aus Gnade zu leben. Alle anderen Fragen, wie gehe ich mit Zeit, mit Geld, mit Konfliktsituationen und so weiter um, auch nicht unwichtig. Aber die Hauptsache ist, ich übe ein, dass ich aus Gnade lebe. Dass jemand anders den Preis für mich bezahlt hat. Und aus dieser Freiheit, die davon kommt, gewinnt alles andere seine Gestalt. Ich würde gerne mit folgendem Gedankenexperiment schließen. Wir alle wissen doch, wie Schule funktioniert, oder? Also entweder gehen wir noch zur Schule oder, auch wenn es Jahrzehnte her ist, wir haben Schule über Jahr und Jahr durchlebt. Wir wissen, wie Schule funktioniert. Was ist aber, wenn die Schule Gottes ganz anders funktioniert? Wenn da zwar die gleichen Fächer auf dem Stundenplan stehen, aber wir da ganz andere Dinge lernen. Gottes Mathematik zum Beispiel. Ich habe ja noch an der Schule gelernt, wie so Gleichungen aufzugehen haben. Was ist, wenn ich merke, dass meine Lebensgleichung ziemlich krumm ist und nichts davon aufgeht? Ich lerne in Gottes Matheunterricht, wie Jesus sich dazu addiert und mit ihm meine Lebensgleichung aufgeht. Oder Gottes Geografieunterricht. Da lerne ich nochmal so ein ganz neues Verhältnis über Distanzen, wo ich mich ganz weit von ihm entfernt fühle, unten am Boden, ist er mir am nächsten. Oder Gottes Sportunterricht. Ich wurde früher nicht als Erster gewählt, eher weiter hinten. Aber bei ihm werden die Letzten die Ersten sein. Finde ich mal spannend zu überlegen, wie man bei Gott die Dinge anders lernt, als wir sie kennen. Und was ist das? Es ist einzuüben, dass ich lebe aus der Gnade. Und das ist die entscheidende neue Art zu leben, aus der alles andere fließt. Ihr Lieben, tretet ein. Die Schultüren stehen weit offen. Amen.